herzlich willkommen, Freunde aller außerirdischen Phänomene. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Astronomie früher so gefährlich war, dass man dafür fast hingerichtet wurde? Im Jahr 1611 hätten drei Herren fast ihr Leben dafür hergeben müssen, dass sie etwas gefunden hatten, was nicht sein durfte. Sie hatten nämlich mit ihren Fernrohren Sonnenflecken entdeckt. David Fabricius, ein Lehrer aus Ostfriesland, Christoph Scheiner, ein Jesuitenpfarrer hier aus Ingolstadt und Galileo Galilei haben mehr oder weniger gleichzeitig etwas entdeckt, was nicht sein darf. Sonnenflecken. Die gängige Lehrmeinung war natürlich, dass die Mutter aller Dinge in diesem Teil des Universums, nämlich die Sonne, makellos ist. Und die Frage soll heute sein, was sind eigentlich Sonnenflecke und was sind Sonnenstürme? Denn in der Tat stellt es sich raus, dass zu diesen Sonnenflecken großartige Ausbrüche auf der Sonne gehören, die gewaltige Plasmaexplosionen darstellen und die sehr stark sogar das Leben auf der Erde beeinflussen. Nun, was Galileo 1611 fand und Scheiner und Fabricius, das ist ein Phänomen gewesen, was nicht immer auf der Sonne sichtbar ist. Und für uns, die wir also nur mit unseren Augen die Sonnenscheibe sehen können, für uns ist es eigentlich völlig unmöglich. Deswegen war es kein Wunder, dass man zum ersten Mal Sonnenflecken entdeckt hat, als die ersten Fernrohre da waren. Und es ist in dem Zusammenhang übrigens erstaunlich, dass diese drei Herren nicht alle vollständig erblindet sind. Denn die haben fast immer, nicht immer, aber fast immer, direkt durch das Teleskop die Sonne beobachtet. Und zwei von ihnen hatten schwere Augenschäden davon getragen, Galileo und Scheiner. Aber nachher hat man entdeckt, wie man solche Sonnenabbildungen darstellen muss. Ich kann nur jeden davor warnen, direkt durchs Teleskop die Sonne anzuschauen. Aber es wurde dann klar, die haben tatsächlich Sonnenflecken entdeckt. Und das war etwas, was der damaligen Lehrmeinung entsprechend gar nicht sein dürfte. Denn diese Sonnenflecken waren natürlich sowas wie Dreck. Man wollte das nicht haben, dass diese große Kugel am Himmel, von der wir alle leben und die also als eine Art von Gottheit durchaus auch in der christlichen Religion verehrt wurde, dass diese Kugel irgendwelche Flecken hatte. Und wie sieht sowas aus? Ich will Ihnen mal zwei Bilder zeigen, wie die Sonnenoberfläche aussieht, wenn man sie mit Teleskopen bzw. Satelliten betrachtet. Diese dunklen Flecke, wie sie hier auf der Sonnenoberfläche zu sehen sind, das sind also Gebiete, aus denen Magnetfelder heraustreten aus der Oberfläche. Und die Magnetfelder führen dazu, dass das Gas sich nicht frei bewegen kann, sondern zusammengedrückt bleibt und sich dabei abkühlt. Sonnenflecken sind also Gebiete, in denen sehr starke Magnetfelder auftauchen, das Plasma aus der Oberfläche austritt, aber sie sind viel kälter als die Oberfläche. Das Interessante ist nun, dass wenn sehr viele Sonnenflecken auftauchen, dann entstehen solche sehr hellen Gebiete, nämlich magnetisch aktive Gebiete, in denen es sehr heiß wird. Mit einem Wort, immer dann, wenn die Sonne sehr viele Sonnenflecken hat, und die hat sie nicht immer, dann ist ihre Leuchtkraft ein wenig erhöht. Die Leuchtkraft, das ist die Strahlungsmenge, die sie insgesamt abliefert, steigt also an mit der Zahl der dunklen Flecken auf ihrer Oberfläche. Und wenn man sich so ein Gebiet mal ganz besonders mit dem Teleskop anschaut, dann sieht man also solche Ausbruchsgebiete, in denen Plasma mit hoher Geschwindigkeit ausgepresst wird, sich entlang dieser Magnetfeldlinien in den interplanetaren Raum bewegt und als Sonnenwind auf die Erde donnert. Und es hat in der Tat einen Einfluss darauf, wie sich bei uns das Wetter entwickelt, wenn die Sonne mehr Flecken hat oder weniger Flecken. In den Jahren von 1615 bis 1750 ungefähr kam es zu einem Minimum an Sonnenflecken. Man hat also in dieser Zeit fast überhaupt keine Flecken beobachtet. Ganz, ganz, ganz selten tauchte mal eine Verfärbung auf. Das ist das sogenannte Maunder-Minimum. Und während dieser Zeit ging in Europa in der Tat die mittlere Temperatur deutlich nach unten. Es kam zu einer kleinen Eiszeit. Ähnliche Phänomene kannte man auch schon aus den Aufzeichnungen von 1300 bis 1450. Es wurde in Nordeuropa systematisch kälter und man weiß heute aus den Analysen von Baumstämmen, alten Baumstämmen, dass in der Tat die Sonnenflecken, die sich also auf Kraft ihrer, dadurch, dass sie die Sonnenleuchtkraft erhöhen, dadurch setzt sich das in den Pflanzen ab, dass die Sonnenflecken einen Zyklus haben. 1843 gab es zum ersten Mal jemanden, der das aufgeschrieben hat, der also herausfand, dass Sonnenflecken einen 11-Jahres-Zyklus haben. In diesen 11 Jahren wandern die Sonnenflecken von den hohen Breiten systematisch auf den Äquator zu. Und wenn sie dann wirklich auf dem Äquator sich zusammenballen, dann kommen diese großen aktiven Gebiete heraus. Das Plasma wird sehr heiß und dabei erhöht sich eben insgesamt die Leuchtkraft der Sonne. Dieser 11-Jahres-Zyklus ist die Hälfte des magnetischen Zykluses der Sonne insgesamt, denn das Magnetfeld der Sonne fällt zusammen und wird wieder neu aufgebaut. Und dieses Neuaufbauen, das ist letzten Endes der Grund dafür, dass auf der Sonnenoberfläche diese magnetischen Aktivitätszentren auftreten, die Sonnenflecken mit diesen unterschiedlichen Jahresrhythmen auftauchen. Und heutzutage weiß man sehr genau, was sich in den letzten 2.000 bis 3.000 Jahren bezüglich der Sonnenaktivität getan hat. In der Tat ist das, was wir jetzt auf der Sonnenoberfläche sehen, aktuell zur Zeit, etwas ein aktiver Zustand. Und immer dann, wenn die Sonne also aktiver ist, dann ist die Plasmaströmung von solchen Gebieten, wie wir sie hier sehen, eben sehr stark. Plasmaströmung heißt aber, es fliegen schnelle Elektronen und schnelle Protonen auf die Erde zu. Die Erde selber ist nun durch ein Magnetfeld vor dem Sonnenwind geschützt. Wenn dieser Sonnenwind auf die Erde direkt aufprasseln würde, dann hätten wir eine sehr hohe Mutationsrate, denn diese schnellen Teilchen würden natürlich hier mancherlei biologische Veränderungen hervorrufen, dadurch, dass sie Moleküle zerschlagen können und so weiter. Aber nein, die Erde ist geschützt durch das Magnetfeld, was sie selber hat. Also nicht nur die Sonne hat einen Dynamo, der alle 22 Jahre das Magnetfeld auf- und abbaut, sondern die Erde hat auch einen. Das Erdmagnetfeld allerdings ist wesentlich unkontrollierbarer sozusagen für uns. Da wissen wir nur aus den Meeresbodenablagerungen, dass das Magnetfeld sich so also alle 30 bis 40.000 Jahre umpolt. Aber in der Tat ist auch der Dynamo, und man muss das Wort hier wirklich wörtlich nehmen, es ist genau wie beim Fahrraddynamo, wo Bewegungsenergie in magnetische Energie umgebaut wird und die magnetische Energie letzten Endes in elektrischen Strömen auftaucht. Bei Ihrem Fahrrad lässt diese elektrische Energie, die Sie da mit Ihren Pedalen antreiben, die Lampe leuchten, und hier bei der Sonne sind es eben diese heißen Flecken, die leuchten. Bei der Erde ist es haben wir nichts Leuchtendes, sondern das, was wir sehen, ist im Prinzip nur das große Stab, wie Magnetfeld wie von einem Stab, von einem Stabmagneten. Also das heißt, am Norden treten die Felder aus, im Süden drehen sie ein. Und dieses Erdmagnetfeld schützt uns davor, dass der Sonnenwind uns trifft. Dabei kommt es zu sehr starken Schwankungen des Magnetfeldes. Und wenn Magnetfelder schwanken, dann werden elektrische Ströme induziert. Und wenn elektrische Ströme induziert werden, genau wie bei Ihrem Fahrrad, dann wird es eben heiß. Nun, zu diesen Sonnenflecken gehören einige höchst interessante Zeitskalen dazu. Wir haben also diesen 11-Jahres-Zyklus und es gibt immer wieder Bereiche in der Sonnengeschichte, in denen über 200-300 Jahre der Sonnendynamo sozusagen fast abgeschaltet war. Das sind die Bereiche, von denen ich vorhin sprach, wo systematisch immer weniger und weniger Sonnenflecken auftraten. Durch die geringere Aktivität, die Leuchtkraft der Sonne ganz deutlich nachließ. Und deutlich heißt hier, wir haben Leuchtkraftschwankungen von 0,1 bis 0,5%. Das heißt, unser Wetter hängt wirklich sehr, sehr sensibel davon ab, wie viel Energie wir von der Maschine in der Sonne wirklich bekommen. Und das ist nicht nur der normale Strahlungsfluss, der sich im Innern der Sonne aufbaut und dann nach außen abtransportiert wird, sondern eben auch zusätzlich diese Eruptionen auf der Oberfläche. Und diese Eruptionen auf der Oberfläche sind in der Tat große Plasmabewegungen, die sich hier abspielen, wo das Plasma aus der Oberfläche rausspritzt, weil also Magnetfelder das Plasma zusammenpressen. Dabei spritzt es aus der Oberfläche raus und bekommt sehr hohe Geschwindigkeiten. Und solche Sonnenstürme, wie sie dann verursacht werden dadurch, dass solche hohen Geschwindigkeiten auftreten, die können auch gefährlich sein, zum Beispiel für Satelliten und selbst für den Funkverkehr. Inzwischen gibt es auf der Nordhalbkugel so etwas wie das sogenannte Space Weather, also eine Wettervorhersage darüber, ob nun ein Sturm kommt, also ein Plasmasturm, nämlich von der Sonne, und ob das irgendwie gefährlich sein kann für die ganzen Nachrichten- und Telekommunikationssatelliten, die wir in der Umlaufbahn haben. Denn diese Plasmastürme, dadurch, dass es sich eben um geladene Teilchen handelt, die da rausschießen, diese Plasmastürme können natürlich Elektronik beschädigen. Und so ist es heute in der Zwischenzeit schon so, dass selbst für den Flugverkehr, denn diese Plasmastürme stören natürlich auch den Funk- und Radioempfang, dass selbst für den Flugverkehr es notwendig ist, zu wissen, in welchem Zustand ist aktuell die Sonne? Und die Sonne ist also damit gar nicht so was Jungfräuliches und Ruhiges, wie wir vielleicht denken. Sie ist ein Gasball, bei dem es ständig kocht, ständig. Alles, was man auf den Aufnahmen der Sonne sehen kann, sind Plasma-Reaktionen darauf, dass die Sonne eben ein hochdynamisches Gebilde ist. Die Sonne dreht sich. Das kann man an den Sonnenflecken sehr gut beobachten. Man kann also systematisch dann sehen, wie ein Sonnenfleck sukzessive auf den Äquator sich zubewegt, zum Beispiel. Ein Sonnenfleck besteht, weil es ein magnetisches Phänomen ist, eben aus Feldlinienstrukturen, die genau wie beim Stabmagneten, wo die Feldlinien austreten und eintreten. Und dadurch, dass sie sich dreht und also sich sogar verschieden bewegt, das heißt, an den Polen dreht sie sich anders als am Äquator, dann werden die magnetischen Feldlinien verschert. Sie werden verzerrt. Was ganz Ähnliches passiert zum Beispiel auch, wenn diese Plasmabewegungen vom Sonnenwind auf das Erdmagnetfeld brettern, wirklich mit hoher Geschwindigkeit draufhauen, dann wird Magnetfeld verzerrt. Und immer dann, wenn Magnetfelder sich bewegen müssen, werden elektrische Ströme dabei frei und diese Ströme werden abgeleitet. Das heißt, das, was wir heute von der Sonne erfahren, ist ein hochdynamisches Bild eines Himmelskörpers, den wir eigentlich, wenn wir so hochgucken, noch nicht mal unbedingt zur Astronomie zählen würden. Wir denken immer über den Kosmos nach, wenn überhaupt, dann an einer schönen, sternenklaren Nacht. Dabei liegt die Sternenphysik direkt vor unseren Augen. Wir können praktisch über die Untersuchung der Vorgänge auf der Sonnenoberfläche etwas darüber lernen, was auf anderen Sternen sich abspielt. Für uns ist natürlich die Frage der Dynamik der Sonne von überlebenswichtiger Qualität. Wenn dieser Plasmaball dort oben wirklich anfangen sollte zu husten sozusagen, also mehr Leuchtkraft abzuliefern für eine kurze Zeit, dann würden hier unten eben ganz gewaltige Wetterveränderungen vorgehen. Und das kann man eben über die Zeitchroniken der letzten paar hundert Jahre sehr genau sehen. Wir wissen, dass es diese Eiszeiten, diese kleinen Zwischeneiszeiten gab, in denen dann natürlich katastrophale Hungersnöte vonstatten waren. Und wir wissen heute auch, warum zum Beispiel Aristoteles als einer der Urgründer der christlichen Philosophie, also das, was im Mittelalter als die wesentliche Grundlage der Philosophie verwendet wurde, warum Aristoteles der Meinung war, die Sonne hat keine Flecken. Zu dem Zeitpunkt, als Aristoteles lebte, gab es in der Tat ein Sonnenfleckenminimum. Und zwar ein sehr langes, offensichtlich. Denn es gab aus dem frühen Altertum gibt es fast überhaupt keine Hinweise darauf, dass irgendjemand mal unter den optimalen Bedingungen, nämlich dann, wenn die Sonne knapp am Horizont steht, dass man da hätte Flecken beobachten können. Das heißt, alles in allem sind wir heute in einem Zustand angelangt, wo wir die Sonne noch viel mehr eigentlich verehren sollten als früher. Vorher hatte man nur eine leichte Ahnung darüber, was die Sonne für uns eigentlich bedeutet. Heute wissen wir, dass wir es mit einem Gasball zu tun haben, der in seiner lokalen Dynamik für uns ganz überlebenswichtig ist und der aber bei allem Kochen, alles, was wir an Brodeln und Kochen auf seiner Oberfläche sehen, für uns nach wie vor die ultimative Lebensquelle darstellt, weil sie eben mit ganz großer Gelassenheit sozusagen ihre Energie im Innern verbrennt und uns mit der Energie ausstattet, die wir nötig haben, um zum Beispiel darüber nachzudenken, warum die Sonne Flecken hat.